Ich habe meinen Vortrag genannt Bodenlos identitär zur Kritik des linken Populismus von Chantal Mouffe. Bodenlos deswegen, es wird vielleicht im oder hoffentlich im Referat dann auch deutlich werden, weil ja im Unterschied zu dem, was manchmal vermutet wird, die politische Theorie von Chantal Mouffe und Ernesto Laclau und überhaupt die poststrukturalistische Theorie zwar auftritt als Kritik von Identitäten, aber ihre eigene Sprachregelung ist ja Dekonstruktion von Identitäten. Und wenn man sich das genauer anschaut, dann ist es eben keine Kritik an Identitäten an sich. Identitäten werden für notwendig erklärt, aber sie haben eben kein Wesen, keinen Grund, sind grundlos. Deswegen habe ich das hier mal so im Titel so angedeutet. Warum ein Referat zu dem Linkspopulismus bei Chantal Mouffe? Die Kritik halte ich deswegen für sehr wichtig, weil die Theorie des Politischen von Chantal Mouffe und Ernesto Laclau, also Ernesto Laclau ist gestorben 2014, also diese Theorie ist extrem einflussreich, sowohl im akademischen Diskurs als auch im Bewegungsdiskurs. Also eigentlich eine der einflussreichsten politischen Theorien der Gegenwart. Und sie bildete auch lange Zeit einen theoretischen Referenzpunkt für soziale Bewegungen mit emanzipatorischem linken Anspruch. Das gilt bis heute eigentlich. Also die Theorie von Laclau und Mouffe hatte großen Einfluss zum Beispiel auf die Bildung von Parteien wie Podemos und Syriza. Das sind zum Teil Leute, die bei Laclau studiert haben, bei Laclau und Mouffe studiert haben und diese Theorien da quasi in die Praxis umgesetzt haben. Aber auch im akademischen Diskurs ist die Theorie des Politischen dieser beiden Personen sehr einflussreich geworden, ordnet sich ein in das große Feld des Poststrukturalismus und insofern ist sie quasi auch im Mainstream des akademischen Diskurses. Unter dem Gesichtspunkt ist es dann auch keinesfalls nebensächlich, wenn eine solche Theorie oder vom Standpunkt einer solchen Theorie der Populismus befürwortet wird, wie das Chantal Mouffe ausdrücklich seit einigen Jahren tut. Chantal Mouffe hat unter anderem ein Büchlein herausgegeben für einen linken Populismus und vertritt das sehr offensiv. Ich werde das gleich noch einige Zitate daraus bringen und überhaupt mich auf das Buch beziehen in dem Vortrag. Man sollte dabei nicht übersehen, dass der Begriff des Populismus in der Theorie von Laclau und Mouffe schon immer ein positiv besetzter Theorie war. Allerdings trat das lange Zeit, zumindest in Europa, nicht so sehr in den Vordergrund. Im Vordergrund stand eher das Konzept der sogenannten radikalen Demokratie. Das ist ein Begriff, auf den ich jetzt hier nur am Rande eingehen werde. Das wäre auch nochmal eine eigene Auseinandersetzung wert. Also der Populismus war von Anfang an in der Theorie angelegt, auch explizit, auch in den Titeln von Schriften. Und insofern ist das Propagieren eines linken Populismus kein theoretischer Betriebsunfall, sondern liegt quasi in der Logik dieser Theorie. Deswegen muss ich etwas ausholen, um das genauer zu verstehen. Was steht hinter diesem linken Populismus-Konzept? Müssen wir uns einige Elemente, zentrale Elemente dieser Theorie näher anschauen. Zunächst einmal also, was versteht Chantal Mouffe unter linken Populismus? Chantal Mouffe für einen linken Populismus, das ist der Titel des Buches, das ich schon erwähnt habe. Dieses Zitat stammt nicht aus dem Buch, sondern aus einem begleitenden Aufsatz oder aus einem Aufsatz, in dem sie das Konzept rechtfertigt und vertritt. Also sie ist da sehr aktiv, viele Vorträge, viele kleine Aufsätze, wo sie das propagiert, also sehr, sehr intervenierend. Zunächst dachte ich, diese rechtspopulistischen Parteien, bezieht sich also auf die Entwicklung in Europa, ließen sich am besten durch die Wiederbelebung echter Parteipolitik und die Wiederherstellung des Links-Rechts-Gegensatzes bekämpfen. Mittlerweile bin ich zu dem Schluss gelangt, dass das in den meisten Ländern nicht möglich sein wird. Und dann fährt sie fort: Ich möchte behaupten, dass wir es in vielen europäischen Ländern mit einer populistischen Situation zu tun haben. Heute geht es darum, einen progressiven Gemeinwillen herzustellen, mit dem Ziel, ein Volk zu schaffen. Volk kommt immer in Anführungsstrichen, ist nicht ganz unwichtig, gehe ich auch noch gleich drauf ein. Die Einheit dieses progressiven Volkes entsteht nicht wie im Fall des rechten Populismus durch den Ausschluss von Migranten, sondern durch die Festlegung eines Gegners, die politischen und ökonomischen Kräfte des Neoliberalismus. Das verstehe ich unter Linkspopulismus. Das schreibt sie 2015, also noch vor diesem Buch. Das Buch ist dann quasi in Deutschland 2018 erschienen, aber das ist so, sie vertritt so dieses Konzept seit 4-5 Jahren ungefähr sehr offensiv. Also was fällt hier zunächst auf? Ihr Kernanliegen ist die Bekämpfung des Rechtspopulismus. Das nehme ich jetzt erstmal als Anspruch sehr durchaus ernst. Das ist kein irgendwie vorgeschoben, sondern es ist ihr Anliegen tatsächlich. Sie stellt sich vor, man könne den Volksbegriff, der von den Rechten in einer bestimmten Weise verwendet wird, anders füllen, anders verwenden und einen progressiven Volksbegriff oder progressiven Gemeinwillen herstellen. Und dafür nennt sie eigentlich nur ein wesentliches Kriterium. Es kommen noch ein paar andere, aber eigentlich ist das das Zentrale. Nicht der Ausschluss von Migranten, sondern Definition eines Gegners, nämlich des Neoliberalismus. Das ist dann quasi die Differenz, auf der sie insistiert. Und wenn man genau hinschaut, bleibt auch nicht sehr viel mehr übrig inhaltlich. Theoretisch begründet sie ihren Volksbegriff anders. Und das ist das, was ich jetzt auch dann noch genauer erläutern will. Also ich möchte jetzt erstmal darüber hinwegsehen, über die inhaltliche Abgrenzung. Die ist sehr schwach, denn auch der Rechtspopulismus und die neue Rechte, also der Rechtsextremismus, wenn man es so nennen will, definiert ja durchaus als Hauptfeind den Liberalismus und den Neoliberalismus. Das ist ja nicht so, dass die einfach nur sagen, wir wollen wie sie es dann nennen, die Ausländer draußen haben oder die Fremden oder wie auch immer die Bezeichnungen dann sind, sondern es ist ganz klar, der Hauptfeind sogar ist der Liberalismus, der bekämpft werden muss. Also insofern ist diese Abgrenzung schon inhaltlich äußerst schwach und verweist schon auf eine grundlegende Tendenz zu einer potenziellen Querfront zwischen linken und rechten Populisten. Und sie verweist auch auf eine Tendenz zu regressiver Kapitalismuskritik, schon auf dieser oberflächlichen, inhaltlichen Ebene. Aber das stelle ich nochmal zurück. Ich gehe da am Schluss nochmal drauf ein, das Schluss des Vortrags, und möchte stattdessen genauer auf die theoretische Grundlegung dieses Volksbegriffs schauen und das auf diesen Volksbegriff beruhende Konzept des Populismus näher betrachten. Denn wie gesagt, ich behaupte, dass diese Problematik schon in dem theoretischen Konzept selbst angelegt ist. Schauen wir uns nochmal ein Zitat von Chantal Mouffe an, wie sie das Volk definiert. Der Begriff des Volkes, immer in Anführungsstrichen bei Chantal Mouffe. Sie schreibt, dieses Volk ist nicht als empirischer Referent oder soziologische Kategorie zu verstehen. Vielmehr handelt es sich um eine diskursive Konstruktion, die aus einer Äquivalenzkette zwischen heterogenen Forderungen resultiert, deren Einheit durch die Identifikation mit einer radikal-demokratischen Vorstellung, was Bürgersein heißt, und der gemeinsamen Opposition gegen die Oligarchie, auch was beides in Anführungsstrichen, sichergestellt wird. Okay, da sind jetzt so einige so Schlüsselbegriffe der Diskurstheorie oder des Poststrukturalismus enthalten. Wenn man sich mit der Theorie nicht so auskennt, fragt man sich, was ist das eigentlich gemeint? Etwas übersetzt in verständlichere Sprache heißt das einfach, es gibt nicht das Volk als etwas empirisch objektives, Wesenhaftes, das existiert nicht, sondern das Volk ist wie alle anderen Kategorien der Gesellschaft diskursiv konstruiert, also eine Sedimentierung von Diskursen, wie es in dieser Theorie ausgedrückt wird, und insofern mehr oder weniger nicht beliebig füllbar, ja, es ist der Begriff der Kontingenz wird verwendet, das ist nicht zu verwechseln mit Beliebigkeit und Zufall, aber doch sehr flexibel. Also es gibt da keinen festgelegten Inhalt und es kommt dann darauf an, in diskursiven Auseinandersetzungen diesen Inhalt zu bestimmen. Das Volk ist also kein Wesen, sondern eine diskursive Konstruktion. Der Begriff der Äquivalenzkette bezieht sich darauf, dass das Volk hier gedacht wird als heterogene Zusammenfassung ganz unterschiedlicher Gruppierungen. Ja, Äquivalenzkette heißt einfach, hier gibt es verschiedene Forderungen, zum Beispiel die Forderungen von Lohnarbeitern nach höheren Löhnen, die Forderungen von Klimaschützern nach einer CO2-Steuer, die Forderung von Frauenbewegungen nach, nach Frauenquote, was auch immer. Ja? Also verschiedene Forderungen, die eigentlich erstmal nichts miteinander zu tun haben, ja, und die aber dann zusammengebracht werden über Diskurse und quasi auf einen Nenner gebracht werden und dann in einer Kette stehen und sich beziehen auf einen gemeinsamen Begriff, das wäre dann in diesem Fall das Volk. Und das Volk ist also heterogen hier gedacht, also kein homogener Block im Unterschied zu den Vorstellungen so eines völkischen Volksbegriffs, wo immer davon ausgegangen wird, da gibt es eine kulturelle Identität mit dem langen Vorlauf, mit gemeinsamen Wurzeln und dem ganzen Unfug. Und das wird hier abgelehnt, es wird gesagt, nein, das gibt es alles nicht und wir wollen auch nichts Homogenes, wir wollen was Heterogenes, wir nennen es trotzdem Volk. Und wie kommen wir dann zu dem Begriff des Volkes? Wir kommen dazu, indem wir eine Opposition herstellen gegen eine Elite. Und das ist dann hier bezeichnet mit dem Begriff der Oligarchie. Ja, also das Wesentliche ist auf jeden Fall immer ein großer Block von verschiedenen sozialen Bewegungen, sozialen Gruppierungen, die sich zusammenschließen gegen die Elite, gegen die Oligarchie. Und die sich quasi unter einem Begriff versammeln, der jetzt hier mit dem bezeichnet wird als das Volk. Ja, was in der Theorie zunächst mal ein Begriff ist, der an und für sich leer ist. Also da wird dann gerne der Begriff des sogenannten leeren Signifikantens verwendet. Also das ist der bezeichnet etwas, der Begriff des Volkes bezeichnet etwas, ist aber an sich leer und kann deswegen mit verschiedenen sich beziehen auf verschiedene Äquivalenzketten oder vielmehr diese Äquivalenzketten sind heterogene Forderungen, die sich gemeinsam auf diesen Begriff beziehen. Soweit, so gut. Also da meint dem Selbstverständnis ist dieser Theorie nach auch eine ausreichende Abgrenzung zu Autoritarismus, zu Homogenitätsvorstellungen, zu wesenhaften Vorstellungen und so weiter. Und vermeintlich ist damit auch etwas ganz anderes bestimmt, was progressiv ist, links ist, emanzipatorisch. Diese Vorstellung der Heterogenität ist auch, das streife ich jetzt nur, zentral für die Vorstellung der radikalen Demokratie. Das ist so ein Begriff, der zentral ist bei Laclau und Mouffe und der auch sehr gern aufgenommen wurde, ist auch eingegangen in den liberalen oder liberaldemokratischen Diskurs. Also wird zum Beispiel Bücher von Chantal Mouffe werden auch oder Schriften auch gern von der Bundeszentrale für politische Bildung herausgegeben. Die radikale Demokratie beharrt auf der Pluralität, auf der ständigen Flüssigkeit von Positionen. Also es gibt eben keine festgelegten objektiven Interessen oder Interessenspositionen, sondern es ist alles immer flüssig. Es gibt immer Verfestigungen durch die Diskurse, Sedimentierungen, aber an und für sich gibt es ein freies Spiel der Kräfte, aus denen sich dann ein bestimmtes Ergebnis des politischen Willens ergibt. Ja, das ist natürlich erstmal theoretisch gedacht etwas anderes als eine vorausgesetzte Homogenität eines Volkswillens, wie zum Beispiel in einer ethnischen, der Vorstellung einer ethnischen Wesenhaftigkeit beruht. Das ist schon klar. Das ist wichtig für die breite Rezeption der Theorie von Laclau und Mouffe. Also dieser Begriff der Pluralität, der Heterogenität, des Flüssigen, ja, also das macht sie so attraktiv und macht sie auch kompatibel sowohl mit einem liberaldemokratischen Diskurs als auch mit einem Bewegungsdiskurs, der sich eben nicht mehr bezieht auf Wesenhaftigkeiten wie die Arbeiterklasse oder andere objektive Formationen. Diese Vorstellung, dass die Dinge kein Wesen haben, sondern Effekt von Diskursen sind, macht ja bekanntlich den Kern der poststrukturalistischen Theorie aus, finden wir auch bei Judith Butler und so weiter. Aber wie ich schon sagte, behauptet die Diskurstheorie und die Theorie von Laclau und Mouffe ja keinesfalls, dass alles immer nur flüssig und in Bewegung ist. Ja, also das wäre ja irgendwie, dann wäre ja gar keine Ordnung da. Also es gibt immer eine Tendenz zur Ordnung. Es gibt einen ewigen Kampf von Diskursen und um Hegemonie. Diskurse sind nicht nur sprachlich zu verstehen, sondern auch handeln, performativ und so weiter. Es gibt nun nicht einfach nur eine ständige Flüssigkeit, sondern es gibt immer eine Tendenz zur Ordnung, eine Ordnung herstellen, die sich zeitweilig verfestigt. Ja, es gibt immer Flüssigkeit, Ordnung und dann ein Aufbrechen dieser Ordnung durch neue Diskurse, die die Hegemonie der bestehenden Ordnung in Frage stellen. Das ist ein überhistorisches Denken, also temporäre Verfestigungen, die auf den ersten Blick den Anschein erwecken, sie seien etwas dauerhaft Festes. Also man glaubt dann, ja, die Demokratie hat ein Wesen, das Proletariat hat ein Wesen, weil das sich momentan mal verfestigt hat als Kategorie, die eine Rolle spielt, zentrale Rolle spielt in einem Diskurs. Aber wenn man dann dahinter schaut, stellt man fest, nein, das ist ja nur ein Schein, also es sind nur temporäre Verfestigungen, die dann sich auch immer wieder auflösen lassen. Das wird, achso, hier habe ich es nochmal erläutert. Das wird hier sichtbar in diesem kurzen Zitat, wo Chantal Mouffe in ihrem Buch Über das Politische von 2007 schreibt: Was in einem bestimmten Augenblick für die natürliche Ordnung gehalten wird, ist das Ergebnis sedimentierer Verfahrensweisen, also das hat sich halt hergestellt durch Verfahrensweisen, Diskurse, hat sich verfestigt. Es ist niemals Manifestation einer tieferen Objektivität. Also ständig veränderbar. Das klingt natürlich auf den ersten Blick wie eine besonders radikale Kritik von gesellschaftlichen Wesensvorstellungen und überhaupt von der Vorstellung, dass Gesellschaft nun mal so ist, wie sie ist und nicht veränderbar ist. Und so wurde es auch aufgefasst. Also was hier behauptet wird, ist nichts anderes, als dass alle gesellschaftlichen Strukturen, Institutionen, Regeln und so weiter historisch geworden sind. In der Begrifflichkeit des Poststrukturalismus, sie sind kontingent. Und dass diese Strukturen, Institutionen und Regeln daher auch immer grundsätzlich veränderbar sind. Wie gesagt, es klingt auf den ersten Blick sehr radikal. Sehr offen, Gesellschaft ist offen. Und das wurde teilweise auch von marxistischen Theoretikern, die sich darauf beziehen, mit der marxischen Fetischkritik gleichgesetzt. Dass dann gesagt wurde, ja, das ist ja ungefähr das, was Marx auch meinte, dass der Schein, der da, die Dinge erscheinen so, als seien sie wesenhaft, aber eigentlich sind sie es nicht, ja. Das ist allerdings ein sehr oberflächlicher Begriff von Fetischismus. Alex Demirovic thematisiert das so in einem Aufsatz, der übrigens eine sehr gute Kritik der Theorie von Laclau und Mouffe ist, aber da, wo er dann den Bogen zum Marxismus schlägt, werden dann die Schwächen sichtbar, weil er halt selber in der Tradition des traditionellen oder in der Theorie des traditionellen Marxismus drinsteckt. Und das wird auch an diesem Fetischbegriff dann deutlich, den er da versucht zu übertragen auf Laclau und Mouffe. Scheinbare Radikalität, wieso? Wieso ist es nicht wirklich radikal? Sie ist deswegen nicht radikal, weil diese Kritik an ihrem eigenen Anspruch grandios scheitert. Also ich will jetzt gar keinen äußeren Maßstab anlegen, halte das auch verkehrt, eine Theorie zu kritisieren, indem ich einen äußeren Maßstab anlege. Ich muss ihre eigenen Maßstäbe anlegen. Und der eigene Maßstab ist ja, dass sie die Destruktion aller Vorstellungen anstrebt, die Destruktion aller Vorstellungen von einem überhistorisch gültigen Wesen der Dinge, das hinter den Erscheinungen steht. Und dass sie damit auch ganz wesentlich im Blickpunkt ist, da die Destruktion der Vorstellung von einem determinierten historischen Fortschritt, der auf bestimmten Entwicklungsgesetzen der Geschichte beruht. Das ist natürlich gerichtet gegen den traditionellen Marxismus, den historischen Materialismus. Und gerichtet natürlich auch gegen die bürgerliche Wesensphilosophie, insbesondere den deutschen Idealismus, Hegel. Der historische Materialismus hat ja im Grunde die hegelsche Vorstellung des Fortschritts der Geschichte nur in Anführungsstrichen materialistisch gedeutet, indem dann eben es nicht mehr der Weltgeist ist, der sich entfaltet von Anfang an, sondern die Entwicklung der Produktivkräfte, die gesellschaftliche Entwicklung bestimmen. Also eigentlich nur eine spiegelbildliche Wiederholung dieser bürgerlichen Wesens- und Geschichtsphilosophie. Und dagegen richtet sich die Kritik von Laclau und Mouffe. Und diese Kritik ist an sich natürlich vollkommen berechtigt. Aber sie läuft darauf hinaus, dass in dieser Theorie von Laclau und Mouffe und Poststrukturalismus insgesamt selber überhistorisch gültige Prinzipien behauptet werden. Diese Prinzipien werden zwar nicht Wesen genannt, aber sie erfüllen letztlich die gleiche Funktion in dem entsprechenden philosophischen oder theoretischen Weltbild. Das ist zum einen mal, es sind mehrere Dinge, aber ich konzentriere mich jetzt mal auf wesentliche oder zentrale. Das ist zum einen mal die Behauptung, die im strengen Sinne gar nicht begründbar ist, die Behauptung, dass die menschliche Gesellschaft schon immer und bis in alle Ewigkeit ontologisch, wie Sie selber sagen, dass die Gesellschaft sich also über den ständigen Wettstreik von Diskursen bildet und dass diese Diskurse immer danach streben, sich hegemonial zu setzen, da steckt dann das Prinzip des ewigen Machtstrebens dahinter, dass die Diskurse danach streben, eine feste Ordnung zu errichten, das gelingt immer nur temporär, weil diese Ordnung ja immer wieder durch dieses Prinzip des ewigen Kampfes in Frage gestellt wird und dass die Ergebnisse dieser Kämpfe um Hegemonie niemals in keiner Weise determiniert sind. Also da gibt es nichts Objektives dahinter. Was hier behauptet wird, ist selber ein überhistorisches Prinzip oder sind überhistorische Prinzipien, die sich auch aus der eigenen Theorie gar nicht begründen lassen. Das sind Behauptungen. Ja? Weist übrigens auch der Mirowitsch sehr schön nach, also wirklich ein lesenswerter Aufsatz, ich habe jetzt den Titel leider nicht dabei, dass diese Theorie sich selber eigentlich gar nicht begründen kann. Gibt es noch andere Kritiken, die das ähnlich machen. Also sie kritisieren die Wesensphilosophie, das Überhistorische, das Essentialisieren, indem sie selber überhistorische Prinzipien behaupten. Ja, insofern scheitert diese Theorie schon im Ansatz an ihrem eigenen Anspruch. Ganz kurz sagen, du hattest noch diesen Punkt Kontingenz, hast du gar nicht mehr erwähnt. Prinzip der Kontingenz, habe ich nicht erläutert, stimmt. Das Prinzip der Kontingenz, ich sagte es schon, ist nicht zu verwechseln mit Zufall und Beliebigkeit. So wurde es oft kritisiert, naja, das ist so, die behaupten ja, dass alles möglich ist. Das tun sie nicht. Sie sagen, nein, es gibt schon eine Kette von Diskursen, die bestimmte Ergebnisse jeweils historisch relativ herstellt. Ja, da gibt es dann eben eine bestimmte Ordnung, die sich demokratisch nennt, die sich marktwirtschaftlich nennt. Dahinter steht nichts Wesenhaftes, aber diese Ordnung ist erstmal der Ausgangspunkt für neue diskursive Kämpfe um Hegemonie. Also die erscheint als etwas Festes, die wird von den Menschen als etwas Festes aufgefasst. Und ausgehend von dieser Ordnung ist eine Veränderung möglich, aber natürlich nicht einfach irgendwas. Und es ist immer so eine gewisse Kontinuität da, eine Kontinuität in diesen, zwischen den verschiedenen Ordnungen, die sich jeweils aufbauen und aufeinander herstellen. Das ist das Prinzip der Kontingenz. Das setzen Sie an die Stelle des Prinzips der Determiniertheit. Ja, also die Determiniertheit im historischen Materialismus ist ja die Entwicklung der Produktivkräfte, die bestimmt die Gesellschaft, ja, von der Sklavenhaltergesellschaft über den Pluralismus bis zum Kapitalismus und letztlich den Sozialismus, ja, ganz schematisch. Und da sagen Sie, also dieser Determinismus ist falsch. Da gebe ich Ihnen natürlich vollkommen recht. Sie kritisieren diesen Determinismus aber, indem Sie selber eben dieses überhistorische Prinzip der Kontingenz, also des ewigen Spiels der Kräfte, die auf bestimmte Ordnungen jeweils sich beziehen, entgegensetzen. Ich hatte schon mal angedeutet, ich betone es nochmal, was als, oder vielleicht nochmal anders angesetzt, was der Poststrukturalismus hier tut, ist im Grunde, dreht er die Prinzipien der bürgerlichen und marxistischen Geschichts- und Wesensphilosophie nur um. Also wo die Geschichtsphilosophie sagt Wesen, sagt der Poststrukturalismus Kampf der Diskurse und Hegemonie. Wo die Geschichtsphilosophie sagt Determiniertheit, objektive Determiniertheit, sagt der Poststrukturalismus allgemeine Kontingenz. Und wie das so immer ist bei solchen bloßen Umkehrungen, wenn die Position des Gegners einfach nur umgekehrt wird und man dann meint, jetzt habe ich ihn besonders radikal kritisiert, ja, werden diese Prinzipien nur negativ gespiegelt und im Grunde, das ist eigentlich eine Faustregel, können wir davon ausgehen, immer davon ausgehen, dass hier bestimmte Prinzipien der bürgerlichen Gesellschaft, also historisch spezifische Prinzipien und Strukturen, als überhistorisch deklariert werden. Wir werden zurückprojiziert in die Geschichte, also Prinzipien, die historisch spezifisch sind, für diese Gesellschaft, für die kapitalistische Gesellschaft, werden ontologisiert, werden zu allgemein überhistorischen Prinzipien erklärt und damit im Grunde geht diese Theorie, wie viele andere auch, der kapitalistischen Gesellschaft, die sie ja vermeintlich radikal kritisiert, auf den Leim. Sie hat gar nicht das Theoretische im Instrumentarium, um diese Prinzipien als historisch spezifisch zu entschlüsseln, weil sie ja selber mit überhistorischen Prinzipien argumentiert. Ja, also sie hat überhaupt nicht das Instrumentarium, um den Kapitalismus, um die kapitalistische Gesellschaft historisch konkret und in seiner eigenen inneren Logik zu untersuchen. Wenn wir diese Perspektive aber aufmachen, nämlich eine kategoriale oder logische Analyse, historisch-logische Analyse des Kapitalismus, der kapitalistischen Gesellschaft, dann zeigt sich ja sehr schnell, ich kann das natürlich jetzt hier nur skizzieren, dass das Fortschrittsdenken, was sich nicht nur in der bürgerlichen Philosophie findet, sondern auch im Marxismus, im Grunde nichts anderes ist als eine Projektion der historischen Zwangsdynamik des Kapitalismus. Also was den Kapitalismus auszeichnet gegenüber allen früheren Gesellschaften, das hat Moshe Postone ja auch sehr ausführlich gezeigt in seinem Buch, was ihn auszeichnet ist, dass er einer historisch spezifischen Zwangsdynamik unterliegt. Der Kapitalismus unterliegt dem Zwang der Akkumulation, der ständigen Expansion und zugleich der ständigen Entwicklung der Produktivkräfte, was dann wiederum die Widersprüche verschärft und was mit Krisenentwicklung zu tun hat, auf das ich jetzt hier nicht eingehe. Also der Kapitalismus unterliegt dieser historisch-spezifischen Logik. Das unterscheidet ihn von allen anderen Gesellschaften in der Geschichte. die unterlagen anderen Zwängen, aber nicht diesen. Und dieser spezifische Zwang der historischen Entwicklung wird schon sehr früh in der bürgerlichen Philosophie in die Geschichte zurückprojiziert und wird eigentlich zu einem Rechtfertigungskonstrukt für die bürgerliche Gesellschaft. Ja, also dann ist dann natürlich innerhalb dieses Fortschritts die bürgerliche Gesellschaft der Höhepunkt der bisherigen Entwicklung. Das heißt, auch hier wird schon in der bürgerlichen Wesensphilosophie, in der bürgerlichen Geschichtsphilosophie und nachher im traditionellen Marxismus die kapitalistische Gesellschaft zu etwas ontologisch überhistorischen erklärt, ohne darüber ein Bewusstsein zu entwickeln. Bei Laclau und Mouffe und überhaupt in der poststrukturalistischen Theorie gibt es, wie gesagt, diese beiden Prinzipien der Kontingenz und des ewigen Kampfes und Hegemonie. Und das ist eigentlich sehr leicht zu erkennen, was das ist. Das ist einfach ein Reflex der Konkurrenz in der bürgerlichen Gesellschaft, in der kapitalistischen Gesellschaft und der Zersplitterung der kapitalistischen Gesellschaft in vereinzelte Einzelne. Ja, also so diese Grundstruktur, die an der Oberfläche der kapitalistischen Gesellschaft ja auch sofort erkennbar ist und auch vielfach thematisiert wurde, die wird hier zu einem allgemeinen Prinzip der Geschichte erklärt und soll dann als Gegenpol, den Gegenpol zum Fortschrittsdenken bilden, ist aber eigentlich nur die andere Seite. Es sind also quasi zwei Sichten auf die bürgerliche Gesellschaft, die hier gegeneinander gestellt werden. Ich komme zum Begriff des Volkes, wie er hier bei Laclau und Mouffe konstruiert wird. Der Begriff des Volkes ist ganz eindeutig als Gegenbegriff zum Begriff der Arbeiterklasse konstruiert. Also auch Ernesto Laclau und Chantal Mouffe kommen aus der Linken. Die Theorie hat ihren Ursprung in den 70er, 80er Jahren, wo dann doch ziemlich deutlich wurde, dass der traditionelle Marxismus die Welt eigentlich nicht mehr erklären kann, an seine Grenzen stößt. Die Beschränktheiten des traditionellen Marxismus wurden offensichtlich und es traten neue Theorien auf den Plan, die versuchten, dem etwas entgegenzustellen. Dazu gehört auch die Wertkritik. Wir haben auch unseren Ursprung in dieser Zeit eigentlich, ne? Also das Ungenügen des traditionellen Marxismus. Und da sind wir natürlich nicht die Einzigen, da gab es viele. Poststrukturalismus oder jetzt konkreter Ernesto Laclau und Chantal Mouffe grenzen sich ab vom traditionellen Marxismus. Insbesondere Althusser, der sehr zentral war, sowohl in der französischen Debatte als auch in Lateinamerika. Ernesto Laclau ist ja Argentinier, der aber in Europa dann gelebt und gelehrt hat. Sie grenzen sich also ab von der Arbeiterklasse wobei die Kritik dann heißt, die Arbeiterklasse, das Proletariat wird essentialisiert, wird zu einem Wesen erklärt und das ist verkehrt. Diese Kritik teile ich natürlich vollkommen. Was hier noch kritisiert wurde, aber ich würde sie natürlich ganz anders formulieren, was mit dieser Kritik an der Essentialisierung der Arbeiterklasse verbunden ist bei Laclau und Mouffe, ist auch eine sehr richtige Kritik am autoritären Kern dieser Wesensphilosophie oder dieser Essentialisierung, weil ja bekanntermaßen aus der Zentralität der Arbeiterklasse sich dann auch ableitet die Avantgarde-Funktion der Parteien, dass alle anderen sozialen Auseinandersetzungen und Kämpfe als Nebenwidersprüche oder nicht relevant bezeichnet werden und alles diesen sogenannten objektiven Interessen des Proletariats untergeordnet werden muss, das dann aber auch wiederum sich in der Organisationsform der Partei, der Kaderpartei ausdrückt, die dann bestimmt, wo es lang geht. Also es ist auch eine Kritik an dem Autoritarismus, eine sehr berechtigte Kritik an dem Autoritarismus. Das Problem ist nur, dass mit der Kritik an dieser Essentialisierung jede objektive Grundlage für den Interessensgegensatz von Kapital und Arbeit zunächst einmal gestrichen wird. Und es wird nicht unterschieden zwischen diesem objektiven Interessensgegensatz, den es natürlich gibt in der kapitalistischen Gesellschaft, und einerseits der objektive Interessensgegensatz und andererseits, was auf diesen objektiven Interessensgegensatz projiziert wird von der traditionellen Linken. Das sind zwei verschiedene Dinge. Es gibt natürlich historisch spezifisch und durch die Struktur der kapitalistischen Gesellschaft erklärbar diesen objektiven Gegensatz zwischen Arbeiterklasse oder Arbeit und Kapital. In der traditionellen Linken wurde daraus dann eine Metaphysik der Arbeit und des Klassenkampfes gestrickt. Das heißt, der Klassenkampf wird zum überhistorischen Prinzip erklärt, die Arbeit wird zum überhistorischen Prinzip erklärt, das Syntheseprinzip der Gesellschaft, ne, bei Lukács finden wir das sehr klar, also die Arbeit ist eigentlich schon immer das Wesen der Gesellschaft, die Arbeiterklasse repräsentiert dieses Wesen und sie muss von einem an sich, das objektiv bedingt ist, zu einem für sich kommen. Das heißt, sie muss sich dieser Stellung bewusst werden, dass sie die Arbeit repräsentiert, dass sie das Syntheseprinzip der Gesellschaft repräsentiert und damit dann auch die Gesellschaft entsprechend die Macht in der Gesellschaft übernehmen. Und das wäre dann in Lukács Vorstellungen der Sozialismus oder Kommunismus eigentlich bei ihm. Ja, jetzt habe ich ein bisschen mich vom Manuskript wegbewegt. Okay. Die Kritik an dieser Gleichsetzung von objektiv immanentem Interessengegensatz und einer Metaphysik der Arbeiterklasse und der Arbeit ist zentral. Also diese Kritik muss geführt werden. Das ist eigentlich in Kontext, in dem wir hier stehen, ja sicherlich auch bekannt. Das war für uns eigentlich die zentrale Auseinandersetzung mit dem traditionellen Marxismus schon seit den 80er Jahren. Aber diese Kritik muss geführt werden von einem Standpunkt, der den Kapitalismus als historisch spezifischen begreift und seine innere Logik auch analysieren kann. Und nur dann kann auch dieser Unterschied gemacht werden zwischen objektivem Interessengegensatz als immanenten einerseits und Metaphysik der Arbeiterklasse und der Arbeit andererseits. Da Laclau und Mouffe diesen historisch spezifischen Begriff der kapitalistischen Gesellschaft nicht haben, da sie die Logik der kapitalistischen Gesellschaft mit ihrer eigenen Theorie gar nicht analysieren können als historisch spezifische, müssen sie ins Überhistorische ausweichen und dann müssen sie quasi beides in eins werfen. Also wird dann mit der Kritik an der Metaphysik der Arbeiterklasse und der Arbeit auch jegliche objektive Grundlage überhistorisch entsorgt. Das heißt, es gibt keine objektive Grundlage für irgendwelche Interessenskonflikte, Interessensgegensätze. Ja. Diese Gegensätze erscheinen vielleicht als Interessensgegensätze, aber sie sind letzten Endes diskursiv konstruiert. Ja, also jegliche objektive Grundlage wird damit entsorgt. Und zwar als überhistorisches Prinzip wiederum. Damit schleicht sich aber auch wieder, immer wenn etwas überhistorisch gesetzt wird, die Metaphysik, die ja eigentlich kritisiert werden sollte, durch die Hintertür wieder ein. Denn dann stellt sich ja die Frage, wenn es keine objektive Grundlage gibt für Interessenskämpfe, für Kämpfe innerhalb der Gesellschaft, Kämpfe um Macht, es gibt keine objektive Grundlage angeblich. Was ist dann die Grundlage? Warum tun sich die Menschen zusammen? Warum kämpft nicht jeder für sich oder alles zerfällt? Ja? Die Antwort darauf ist dann eigentlich ziemlich banal. Nämlich, es wird behauptet, eine vermeintlich überhistorisch gültige Affektstruktur des Menschen, also des Menschen an sich. Auch wieder überhistorisch. Und dazu auch wieder ein Zitat aus dem Buch über das Politische. Da bezieht sich Chantal Mouffe auf Elias Canetti und stellt das dann folgendermaßen dar. Auf der einen Seite gibt es den Trieb zur Individualität und Verschiedenheit. Es gibt aber andererseits auch einen Trieb, der den Wunsch der Menschen erweckt, mit der Masse zu verschmelzen und sich damit selbst in ihr zu verlieren. Das Anziehende der Masse ist Teil der psychologischen Grundausstattung des Menschen. Das ist ganz wörtlich zu verstehen. Das ist also nicht irgendwie jetzt aus dem Zusammenhang gerissen, sondern da wird behauptet, der Mensch an sich hat anthropologisch diese Affektstruktur. Das ist die Grundlage alles Handelns und sie muss das auch behaupten. Sie muss das auch behaupten, weil sonst die Theorie keinerlei Grund hätte. Also sie könnte nicht begründen, warum sich die Menschen zusammentun. Wenn ich also das historisch-spezifische entsorge, muss ich zwangsläufig zu solchen überhistorischen Behauptungen gelangen, die natürlich, darauf komme ich gleich, auch wieder Rückprojektionen der bürgerlichen Gesellschaft sind. Es braucht eigentlich nicht viel Fantasie, um zu erkennen, oder viel theoretisches Wissen, um zu erkennen, dass was hier beschrieben wird, die nicht etwa die Grundausstattung des Menschen ist, sondern die Grundausstattung, wenn man es so nennen will, des abstrakten Individuums der kapitalistischen Gesellschaft. Das heißt, eine bestimmte Form der Individualität oder der menschlichen Existenzweise wird hier aus ihrem historisch-spezifischen Zusammenhang herausgerissen und als überhistorisch behauptet. Das abstrakte Individuum wird also ontologisiert. Ich erkläre das gleich nochmal ein bisschen. Was meine ich, wenn ich von abstraktem Individuum spreche? Damit meine ich, in Anlehnung an Marx, dass die Gesellschaft, die kapitalistische Gesellschaft, die Grundstruktur oder die Matrix der kapitalistischen Gesellschaft sich dadurch auszeichnet, dass sie in vereinzelte Einzelne zersplittert ist. Ja, ich würde behaupten, dass das die Grundstruktur, wenn man so will, der kapitalistischen Gesellschaft ist oder das Grundmuster. Die Gesellschaft ist in lauter Individuen zersplittert, die in einem Verhältnis wechselseitiger Fremdheit zueinander stehen. Ja, das heißt nicht, dass jeder Einzelne immer nur für sich kämpft und immer nur jeder gegen jeden. Sie schließen sich natürlich zusammen, sie vergesellschaften sich. Es geht gar nicht anders. Aber sie vergesellschaften sich von dem Standpunkt dieser Vereinzelung aus. Ja, sie vergesellschaften sich also, indem sie ihre partikularen Interessen gegeneinander verfolgen. Das kann man den... Also eine sehr widersprüchliche Form der Vergesellschaftung. Die Gesellschaftlichkeit wird in der Form der Privatheit hergestellt. Ja, ich bin gesellschaftlich, indem ich meine partikularen Interessen gegen die anderen und in Abgrenzung von den anderen verfolge. Auf dieser Grundlage schließe ich mich auch mit anderen zusammen. Also es ist nicht so, dass jeder für sich. Ne? Aber das ist erstmal die Ausgangslage. Wir können das auch ungesellschaftliche mit dem Begriff der ungesellschaftlichen Gesellschaftlichkeit bezeichnen. Wir finden den Begriff bei Marx selber nicht. Wir haben ihn eine Zeit lang immer verwendet und gesagt, also in der wertkritischen oder in Theoriebildung der Krise, ungesellschaftliche Gesellschaftlichkeit, in Klammern Marx, aber den Begriff findet sich bei ihm nicht, er findet sich aber sinngemäß. Ja? Er findet sich bei Kant unter dem Begriff der ungeselligen Geselligkeit. Ja, also da heißt es ungesellige Geselligkeit. Genau, also Kant hat den Begriff der ungeselligen Geselligkeit. Und natürlich ist auch bei Kant die ungesellige Geselligkeit eine Grundvoraussetzung des Menschen an sich. Ja, also es ist ja wie die ganze bürgerliche Theorie projiziert immer die gegebenen Verhältnisse in die Geschichte zurück. Ich verwende ihn den Begriff natürlich hier nicht im Sinne von Kant, sondern als kritisch gewendet gegen Kant und auch sinngemäß in dem Sinne, wie Marx ihn verwendet, nämlich die Gesellschaftlichkeit wird in Form der Privatheit hergestellt. Die Individuen streben eigentlich auseinander und müssen zugleich zueinander streben. Das ist dieser Grundwiderspruch. Dazu gehört auch, dass die Vermittlung zwischen den Individuen über die Arbeit und die Warenproduktion erfolgt. Also wie setzen sie sich miteinander in Beziehung, indem sie Dinge füreinander produzieren, auch noch über andere, über Recht zum Beispiel. Aber ich konzentriere mich jetzt hier mal nur auf Arbeit und Warenproduktion. Sie produzieren Dinge füreinander in Form der Ware und treten darüber miteinander in Beziehung. Und das ist eine, daran wird sichtbar, dass es sich hier um eine verdinglichte, objektivierte Beziehung handelt. Die Verdinglichung sind nicht einfach nur die Waren, sondern die Verdinglichung ist die Beziehung der Menschen aufeinander. Ich behandle die anderen als Objekt. Er ist ein Objekt zur Befriedigung meiner Interessen. Was kann ich von der oder dem anderen erwarten? Das ist die wechselseitige Objektivierung, die im Übrigen auch der Subjektform dann zugrunde liegt. Also ich bin Subjekt, indem ich die anderen zum Objekt mache und indem ich die Gesellschaft zu einem riesigen Objekt mache, also ein objektivierter Zusammenhang, der mir als Fremder gegenübertritt und zu dem ich mich auch instrumentell als fremden Zusammenhang verhalte. Dazu gehört natürlich auch, dass die Produkte der Privatarbeit, die Waren, ein Eigenleben entwickeln, dass sie eine eigene Dynamik entwickeln, eigenen Gesetzen folgen, die wiederum den Menschen aufgeherrscht werden. Also das ist ja Teil dieser Verdinglichung, dieser Versachlichung oder der abstrakten Herrschaft, wie es Postone ausdrückt. Zu dieser Form der Individualität als vereinzelter Einzelner gehört aber auch, dass die Einzelnen danach streben, sich in Kollektiven zusammenzuschließen. Und das meine ich jetzt nicht nur funktional, also ich muss mich zusammenschließen, indem ich Verträge eingehe, mit anderen zusammenarbeite, zusammen was herstelle, mit anderen was tausche, sondern es wird tatsächlich damit auch eine bestimmte Affektstruktur historisch-spezifisch gesetzt. Gerade weil der gesellschaftliche Zusammenhang zur äußerlichen und fremden Macht gegenüber den Individuen wird, erzeugt, also das bringt ja quasi die Einzelnen in die Situation der Bedrängnis. Sie fühlen sich ständig bedroht, sie sind stehen dem Ganzen äußerlich gegenüber. Und im Grunde ist es das, was dann so in der Philosophie als das Geworfensein thematisiert wird. Also Heidegger, wo sich Chantal Mouffe auch darauf bezieht, der ganze Existenzialismus, thematisiert ja so dieses Geworfensein in die Welt. Die Einzelnen sind dem Ganzen ausgesetzt, sie stehen ganz für sich, sie sind nur für sich selbst verantwortlich. Das ist eigentlich auch ein Ausdruck, ideologisierter Ausdruck der bürgerlichen Gesellschaft, der aber als überhistorisch deklariert wird. Und genau das finden wir, wenn wir uns die Struktur der bürgerlichen Gesellschaft anschauen, die Grundstruktur, also diesen Gegensatz zwischen abstraktem Einzelnen einerseits oder vereinzelten Einzelnen einerseits und einer objektivierten Gesellschaftsstruktur. Und das erzeugt in der Tat eine bestimmte Affektstruktur, wenn man den Begriff jetzt übernehmen möchte, nämlich das Bedürfnis nach Identifikation, also herauskommen aus dieser Vereinzelung, indem ich mich mit einem Großkollektiv identifiziere. Das kann dann das Volk sein, die Nation oder auch die Klasse. Dieses Bedürfnis Also erzeugt dieses Bedürfnis, sich mit einem Großkollektiv zu identifizieren und gewissermaßen darin aufzugehen. Also dieses Großkollektiv verschafft Sicherheit, es verschafft Macht, es verschafft auch verspricht auch Auflösung der Spannung, der ständigen Spannung zwischen dem Einzelnen und der Gesellschaft. Ich bin immer nur für mich verantwortlich, ich stehe einem fremden Äußerlichen gegenüber. Und diese Kollektividentitäten versprechen ja immer Homogenität, Aufgehen im Ganzen. Ich muss nicht danach fragen, ob ich verantwortlich bin. Ich gehöre selbstverständlich dazu, weil ich als Deutscher, Franzose, Engländer geboren bin oder weil ich Proletarier bin oder so. Also diese Zugehörigkeit ist quasi gesichert durch etwas, was mir als vorgegeben erscheint. Und das gehört dann auch, oder das erklärt auch, warum Kollektividentitäten in der bürgerlichen Gesellschaft eine so große Rolle spielen, so mächtig sind und im Grunde auch nicht auszurotten sind. Also die wird es so lange geben, wie es die bürgerliche kapitalistische Gesellschaft gibt, wird es dieses Bedürfnis nach Identifikation mit dem Kollektiv auch geben. Was also bei MOVE die psychologische Grundausstattung des Menschen ist, wie sie sagt, ist im Grunde, fasse das nochmal zusammen, nichts anderes als die psychologische Grundverfasstheit des abstrakten Individuums der kapitalistischen Gesellschaft. Also auch hier wieder eine Rückprojektion, auch hier wieder ein Scheitern am eigenen Anspruch. Der Anspruch war ja, ich dekonstruiere alle Wesenhaftigkeiten und sie landet bei einer Banalität, dass nämlich der Mensch an sich eine solche Affektstruktur haben soll. Ich komme nochmal auf die Begründungslogik für das Volk in Anführungsstrichen bei Laclau und MOVE. Die Begründungslogik ist eigentlich relativ einfach. Sie sagen ja, kollektive Identitäten, Volk, Nation, Klasse haben kein Wesen und keinen festen Inhalt, sondern sind diskursiv konstruiert. Der Inhalt ist kontingent, also man kann mehr oder weniger in der Abfolge der Diskurse nicht alles Beliebige reinlegen, aber doch was in so einem bestimmten Diskursfeld an Möglichkeiten existiert und angelegt ist. Okay. Die ontologische Grundlage dafür, das einzige Feste, ist dieses ewige Bedürfnis nach Identifikation, das in der Affektstruktur angelegt sein soll. Und dieses Bedürfnis lässt sich nicht beseitigen. Also jetzt einfach nochmal eine Zusammenfassung dessen, was ich jetzt schon ausgeführt habe. Diese eigentlich sehr simple Behauptung wird als hyperkritisch verstanden und gegen den Liberalismus gewendet. Einer der Hauptfeinde von Chantal Mouffe und Laclau ist der Liberalismus mit seinem rationalistischen Menschenbild. Wird natürlich auch sehr verkürzt dargestellt, aber da heißt es dann, was der Liberalismus kann die Welt nicht erklären, weil er den Menschen nur als rationales Wesen denkt. Wir Laclau und MOVE haben erkannt, dass der Mensch ein affektgesteuertes Wesen ist. Indem wir das erkannt haben, können wir auch politisch handeln, können wir auch Anleitungen geben, gewissermaßen, wie politisch zu handeln ist. Der Liberalismus hingegen weigert sich, das anzuerkennen. Auch hier nochmal ein Zitat über das Politische. Die Weigerung der Anerkennung dieser Tendenz, also der Tendenz, dass es diese Affektstruktur gibt und dass die wesentlich ist. Die Weigerung der Anerkennung dieser Tendenz steht am Ursprung des rationalistischen Ansatzes, Klammer auf, des Liberalismus, Klammer zu, und seines Unvermögens, sich mit politischen Massenbewegungen, die er vielmehr als Ausdruck irrationaler Kräfte oder einer Wiederkehr des Archaischen betrachtet, abzufinden. Was hier also so als besonders tiefe Erkenntnis daherkommt, hatte ich schon gesagt, ist eigentlich sehr banal. Es wird auf angeblich Universalien des Menschseins zurückgegriffen und gegen den Liberalismus in Stellung gebracht. Ich will jetzt hier gar nicht auf den Liberalismus eingehen, sondern das nur mal so als Seitenstrang aufmachen, also als Hinweis, wovon sie sich abgrenzt. Wäre nochmal ein eigenes Thema, da mit den Beschränktheiten oder Begrenztheiten des Liberalismus sich auseinanderzusetzen von einem anderen Standpunkt als diesem. Worauf ich hinaus will, ist, dass damit der emanzipative Anspruch, den Laclau und MOVE ja zumindest anfänglich geltend machen, gegenüber dem traditionellen Marxismus und seinem Autoritarismus. Machen Sie einen emanzipativen Anspruch geltend. Sie sagen, wir müssen das aufbrechen, diese Homogenität, diese Wesenhaftigkeit, die Hierarchie. Wir müssen den Raum öffnen für Vielfalt, für Pluralität, für das freie Spiel der Möglichkeiten und so weiter. Ja, und das ist ja erstmal durchaus eine relative, relativer Schritt oder ein Schritt in, wie man sagen will, relativ emanzipativ im Unterschied zum blanken Autoritarismus und zu dieser Wesenhaftigkeit. Aber wenn man dann genauer hinschaut, dann entpuppt sich doch dieser emanzipative Anspruch als extrem reduziert. Das freie Spiel der Kräfte ist letztlich eines der des freien Spiels des Marktes. Und damit einher geht die Legitimation der Unterwerfung des Individuums und das Kollektiv. Das heißt auch, Herrschaft ist nicht aufhebbar. Ja, also die Mechanismen können durchschaut werden, sie können genutzt werden, aber sie können nicht aufgehoben werden damit entpuppt sich auch hier wieder die Kritik von Laclau und Mouffe an den Eliten, die sie ja selber als Gegner postulieren, als Fiktion. Weil sie nämlich selber eine Art Elite sind. Ja? Also die politischen Denker und die politisch Handelnden durchschauen diese Mechanismen. Das Massenindividuum glaubt ja an die Konstruktion. Und das sagt sie auch, das ist notwendig, das gehört dazu. Die Menschen glauben daran, dass das was Wesenhaftes ist, obwohl es nichts Wesenhaftes ist, weil die Strukturen verfestigen sich ja. Ja, das sind ja Sedimentierungen, wie sie ausdrückt. Der Intellektuelle, der politische Manipulator oder die politischen Eliten blicken dahinter. Sie verstehen das. Und deswegen können sie mit diesen Möglichkeiten spielen, mit den Diskursen spielen oder versuchen, Hegemonie zu erlangen, um die ganze Sache in eine bestimmte Richtung zu lenken. Ja, das ist im Grunde, wenn man es streng nimmt, eine Theorie zur Anleitung von Manipulation, von Massenmanipulation. Und es ist deswegen auch kein Zufall, dass sich Chantal Mouffe permanent auf Machiavelli bezieht, positiv, und auf Carl Schmitt sowieso. Also Carl Schmitt steht ja auch an, ist einer der geistigen Urheber oder Bezugspunkte ihrer Theorie. Ja. Da gibt es auch übrigens einen Aufsatz von Ingo Elbe, der das sehr, sehr gut herausarbeitet und sehr, sehr genau nachzeichnet. Die Frage, die sich jetzt für mich immer gestellt hat und die sich sicher auch andere stellen, ist, warum konnte eine solche Theorie eigentlich so als emanzipativ wahrgenommen werden oder wird noch bis heute als emanzipativ wahrgenommen? Warum wird dieser autoritäre und herrschaftliche Kern der Theorie kaum wahrgenommen? Die Antwort ist eigentlich auch wieder eine der historisch konkreten Situationen. Also es ist eine Theorie, die kommt auf in einer Situation, in der der traditionelle Marxismus als Leittheorie der Emanzipation an seine Grenzen stößt und in der der Marxismus nicht in der Lage ist, die Kämpfe um Anerkennung der unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen und Begehrensformen zu thematisieren, und die Theorie von Laclau und Mouffe, der Poststrukturalismus, bietet eine Plattform, eine theoretische Plattform für diese Kämpfe. Ja. Diese Kämpfe, wenn ich jetzt die Theorie von Laclau und Mouffe als autoritär und herrschaftlich kritisiere, dann will ich damit in keiner Weise diese Kämpfe diskreditieren. Ja. Das war eine Öffnung der bürgerlichen Gesellschaft. Das hatte ganz klar Momente von Emanzipation innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft und diese Theorie hat die gewissermaßen auch begleitet, obwohl sie eigentlich in ihrem tiefsten Inneren herrschaftlich ist. Aber das liegt einfach an ihrer eigenen Immanenz, dass sie also über den Horizont der bürgerlichen Gesellschaft selber mit ihren eigenen Mitteln nicht hinausschauen kann. Dieses herrschaftliche Autoritäre wurde aber zunächst einmal gar nicht sichtbar, weil als Bezugspunkt von sozialen Kämpfen, die ja einen emanzipatorischen Inhalt hatten innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft, spielte dieser Aspekt des Autoritären, des Herrschaftlichen gar keine Rolle erstmal. Ja, das war eben das Spiel der Möglichkeiten. Es wird ein Horizont von Möglichkeiten eröffnet, hat natürlich nicht die Theorie eröffnet, aber sie hat ihnen auch einen Raum gegeben, um sich zu artikulieren. Und dieses Spiel der Möglichkeiten ging ja über 20 Jahre, 30 Jahre, hat das ja sich entwickelt. Und jetzt kommt aber der Punkt, auch das wieder eine historische Situation, wo diese Kämpfe eigentlich einerseits im Mainstream angekommen sind. Das heißt nicht, dass das jetzt überall anerkannt ist, aber es ist im Mainstream der öffentlichen Meinung angekommen, zumindest in den kapitalistischen Kernländern. Ja, also Queer-Kämpfe sind natürlich immer noch Kämpfe, die geführt werden und die auch nie zu Ende gehen werden. Aber es gibt eine Anerkennung in der öffentlichen Meinung dafür. Und gleichzeitig gibt es aber auch eine Schließung der objektiven Möglichkeiten. Das heißt, mit der Verschärfung des Krisenprozesses, der jetzt hier in Deutschland noch nicht so spürbar ist, aber in anderen Ländern sehr wohl, ja, haben wir auch eine Verengung der Möglichkeiten, der gesellschaftlichen Möglichkeiten zu tun. Der Druck nimmt zu, sich zu behaupten in der Konkurrenz, der Alltag wird, die Alltagskämpfe werden schwieriger, also überhaupt den Alltag zu bewältigen. In vieler Hinsicht verengen sich also die Möglichkeiten objektiv. Und es gibt eine Reaktion auf diese Situation in Form des Rechtspopulismus. Und hier kommt dann quasi als Gegenposition, tritt dann diese Theorie auf und kehrt nun eine andere Seite, also eigentlich so quasi den autoritären ihren Kern, ihre eigene Theorie nach außen und versucht daraus eine Gegenstrategie zu entwickeln. Ich würde das eine regressive Wende nennen, die aber nicht einfach zufällig ist, sondern wie gesagt in der Theorie angelegt ist. Diese regressive Wende zum linken Populismus macht den herrschaftlichen Kern dieser Theorie sichtbar. Ohne ihre gewissermaßen Meriten zu diskreditieren, die sie durchaus im Rahmen der sozialen Bewegung hatte. Wenn Chantal Mouffe behauptet, das tut sie, also Chantal Mouffe behauptet, linker Populismus ist vereinbar mit Heterogenität und mit sogenannter radikale Demokratie. Also sie sagt, der linke Populismus ist ein Mittel zur Vertiefung der Demokratie und damit meint sie nicht Demokratie im Sinne, wie der landläufige Populist das meint. Also Demokratie, also alle Populisten treten ja bekanntlich an, um die Demokratie gegen die Eliten zu verteidigen. Ja? Endlich mal den Willen des Volkes zum Ausdruck zu bringen. Ja? Dieser landläufige Populismus geht aber immer von einem homogenen Volkswillen aus, der sich dann in dieser Führungspersönlichkeit ausdrückt. Die weiß dann schon, wo es lang geht und sagt dem Volk, was sein Wille ist und das Volk akklamiert dann nur. Also jetzt mal ganz knapp auf den Punkt gebracht. Das ist die Struktur des landläufigen Populismus. Chantal Mouffe behauptet, nein, der linke Populismus ist ja anders. Der lässt sich mit Heterogenität vereinbaren. Wir haben ja diese Äquivalenzketten, die unterschiedlichen Forderungen. Er lässt sich mit Fluidität, mit Flüssigkeit, mit Öffnung der offenen Möglichkeiten und so weiter vereinbaren. Aber ich behaupte, dass das tatsächlich hier reine gewissermaßen Pfeifen im Walde ist, also eine Selbsttäuschung und eine Schönfärberei. Warum? Grundsätzlich bedeutet Populismus immer Autoritarismus, Homogenisierung und regressive Kapitalismuskritik. Und das gilt vor jedem Inhalt und es gilt auch gemäß der theoretischen Logik von Laclau und Mouffe. Den Autoritarismus hatte ich ja eben schon skizziert, der da drin steckt. Ja, also dass dann eben doch wieder die Eliten sind, die etwas bestimmen, die die Diskurse gewissermaßen manipulieren oder manipulieren können, weil sie es ja durchschauen, wo es langläuft. Wenn ich sage, dass das unabhängig von jedem Inhalt ist oder vor jedem Inhalt, dann will ich damit sagen, dass sich der Inhalt eben nicht beliebig definieren lässt, wie Chantal Mouffe das behauptet. Der Inhalt der Kategorie des Volkes ist nicht unabhängig, ist nicht beliebig zu bestimmen oder kontingent zu bestimmen, sondern setzt immer schon bestimmte, tatsächlich auch Inhalte voraus oder schließt bestimmte Inhalte ein und damit auch eine bestimmte autoritäre Struktur. Ein Inhalt ist schon von ihr selber benannt, ganz klar, das ist die Frontstellung gegen die Oligarchie. Ja, das ist das Grundelement, das sagt sie selber. Und da tut sie so, als sei das was rein Formales. Naja, das ist halt immer so. Ja. Nur ist die Frontstellung gegen die Oligarchie eine ganz klare inhaltliche Aussage. Ja. Da wird Kapitalismus gelesen als personalisierte Herrschaft. Ja, das ist eine bestimmte Oligarchie, Machtgruppen, die bestimmen, wo es lang geht. Und dann gibt es irgendwie die große Masse der Menschen, die davon betroffen sind, die unterworfen sind, die sich dann formieren müssen, um dagegen zu kämpfen. Ja, das ist ein ganz bestimmter Inhalt, den sie als bloße formale Konstruktion bezeichnet. Und zwar ist das der Inhalt einer regressiven Kapitalismuskritik, einer Kapitalismuskritik, die überhaupt keinen Begriff hat von der abstrakten Herrschaft, von der inneren Logik des Kapitalismus, sondern eben mit überhistorischen Prinzipien von Macht hantiert und die überhistorisch schon nicht zutreffen und aber auch auf den Kapitalismus nicht zutreffen. Also eine regressive Kapitalismuskritik, die natürlich dann auch eine offene Flanke zum Antisemitismus hat. Und zweitens, also das ist der erste Punkt, ja, inhaltlich keinesfalls kontingent, sondern schon bestimmt und zwar explizit bei Chantal Mouffe selber. Zweitens spielt die Vorstellung vom Volk als sogenannten leeren Signifikanten, ja, das ist ja das so, Volk kann man irgendwie füllen, kontingent, bezieht sich immer auch auf vorgängige Diskurse und damit im Rahmen ihrer eigenen Theorie auf konstruierte Inhalte. Das heißt, sie behauptet ja nicht, dass es beliebig und zufällig füllbar ist, ja? Sondern es ist ja eine Kontinuität der Diskurse. Und wenn man das ernst nimmt, dann heißt das, es gibt vorgängige Diskurse, die den Inhalt des Volksbegriffes bestimmen und von diesen Diskursen kommt sie auch nicht weg. Und das sagt sie sogar ausdrücklich und das dementiert sie eigentlich damit, indem sie nämlich sagt, eine linkspopulistische Strategie kann die starke libidinöse Involviertheit, die bei nationalen oder regionalen Identifikationsformen am Werk ist, nicht ausblenden und es wäre hochriskant, dieses Terrain dem Rechtspopulismus zu überlassen. Ja? Das ist Sarah Wagenknecht. Ja, richtig. Das ist ganz und da spricht sie wirklich aus, was Sache ist. Dementiert sie eigentlich selber. Also wir müssen uns beziehen, sie sagt, wir müssen uns beziehen auf nationalistische oder regionalistische Identitäten. Die sind halt vorhanden. Das ist ja Sedimentierung von vorgängigen Diskursen und die kann man nicht einfach ignorieren. Ja? So, was ist das anderes als der blanke Linkspopulismus à la Sarah Wagenknecht, Jeremy Corbyn oder Jean-Luc Mélenchon, oder wie der sich ausspricht. Das ist ausdrücklich das Gleiche. Mit dem großen diskurstheoretischen Aufwand gelangt sie genau zu diesem gleichen Ergebnis, den Sarah Wagenknecht sehr viel einfacher und nachvollziehbar in ihrem Büchlein herstellt. Und wenn wir das nochmal genauer, also nochmal expliziter von ihr hören wollen, dann in folgendem Zitat: Was ich unterstreichen will, ist, dass der hegemoniale Kampf um die Wiederherstellung der Demokratie zuerst auf der Ebene des Nationalstaats stattfinden muss, der, obgleich er viele seiner Vorrechte eingebüßt hat, nach wie vor einen der entscheidenden Räume für das Ausüben von Demokratie und Volkssouveränität darstellt. Und das ist wirklich auch nochmal ganz explizit das, was Sarah Wagenknecht auch sagt, was Corbyn sagt, was eigentlich alle Linksnationalisten sagen. Und daraus macht sie auch gar keinen Hehl, sondern sie sagt in ihrem Buch über für einen linken Populismus bezieht sie sich ausdrücklich positiv auf alle diese Namen, auf alle diese Personen und hat auch eine Danksagung in ihrem Buch, wo sie verschiedenen dieser Vordenker und Leute ausdrücklich dankt für ihre Anregungen, für ihre Diskussionen, für ihre weiterführenden Bemerkungen. Da ist dann ausdrücklich auch genannt der Mélenchon, also ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Mélenchon, ja, okay, ist ausdrücklich genannt. Und das ist eben kein Zufall. Also ich hoffe, es ist gelungen, einigermaßen zu zeigen, dass diese regressive Wende in der Theorie des Politischen von Laclau und Mouffe angelegt ist. Also dass das nicht einfach nur ein Abweichen von früher mal radikaldemokratischen Positionen ist, sondern dass das zur gewissermaßen Kernstruktur der eigenen Theorie, dieser Theorie des Politischen dazugehört. Und es ist sicher so, dass sie diese Theorie einmal für, sagen wir mal, 2 Jahrzehnte einen gewissen Beitrag geleistet hat für emanzipative Kämpfe innerhalb der kapitalistischen Form. Das will ich durchaus anerkennen. Also insofern hat sie in ihren eigenen Worten auszudrücken, den Horizont der Möglichkeiten in diesen Jahrzehnten mit geöffnet, beigetragen, ihn zu öffnen. Aber jetzt trägt sie dazu bei, den Horizont der Emanzipation zu verschließen. Und genau in diesem Sinne muss sie kritisiert werden.